Dokumentation. Alles lässt ab. Wer die Natur bei seinen Beobachtungen berücksichtigen möchte, hat ihre Stille wahrzunehmen. Alles ist bereits vorgekommen und wahr.